manchmal schien das Ende ganz nah und wir haben es doch geschafft. Irgendwo war immer ein Weg, um weiterzugehen. Wir zwei teilten Sorgen und Streit bis zur Grenze unserer Kraft. Manchmal glaub ich, konntest du mich nicht mehr verstehen. Meistens hast du Lächeln verziehen und nur einmal gingst du fort. Ich weiß, was es heißt, ohne dich zu sein. Wenn ich je deine Liebe verliere, dann bleibt nur noch die Trauer in mir und der Rest geht mit dir. Mach ich weiter und lieb wie bisher, doch ich weiß nicht wofür. Glaub mir, ich lebe, weil es dich gibt. Ich könnte allein nicht halb so glücklich sein. Wenn ich je deine Liebe verliere, dann stirbt auch mein Vertrauen zu dir. Das darf niemals geschehen. Liebe, das ist Schatten und Licht, beides haben wir gehabt. Und die Spur der Jahre mit dir lebt tief in mir. Denn was ich dir sagte, das hab ich noch keiner sonst gesagt. Und bei keiner hatte ich je Angst, sie zu verlieren. Es wird nicht immer leicht für uns sein, doch zusammen sind wir stark. Es liegt nur an uns, was die Zukunft bringt. Deine Liebe verliere, dann bleibt nur noch die Trauer in mir und der Rest geht mit dir. Du, wenn ich je deine Liebe verliere, mach ich weiter und blieb wie bisher, doch ich weiß nicht wofür. Glaub mir, ich lebe, weil es dich gibt. Ich könnte allein nicht halb so glücklich sein. Du, wenn ich je deine Liebe verliere, dann bleibt nur noch die Trauer in mir und der Rest geht mit dir. Deine Liebe verliere, mach ich weiter und lieb wie bisher, doch ich weiß nicht.